das alte Soldatenlied Rotosarn. Dieses Lied ist zu neuem Leben erwacht durch unsere braunen und schwarzen Husaren. So Weg frei den braunen und schwarzen Husaren. Heil ist die Liebe, heil ist der Schnee, der Schnee. Heilen und vereiden und dann tut weh. Saune, o Saunen, die reizen, reizen, reizen die Maschen. Thank you.